Wenn ihr den Omnibus werbefrei hören wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Denn um weiterfahren zu können, braucht der Bus Geld. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Der eine Monatskarte hat. Eine Monatskarte. Den hast du neulich schon mal gebracht. Ja, naja, also du... Schneid das raus. Man könnte auch sagen Zeitkarte. Ich bin ein Zeitkartenkunde im Abo. Gibt's das eigentlich? Gibt's noch Streifenkarten? Du, gibt bestimmt irgendeinen Verkehrsverbund, wo so eine anachronistische Tarifoption auch noch existiert. Da bin ich ganz sicher. München. Garantiert in München. Thema heute, Gebrauchtwagen, beziehungsweise Gebrauchtwagenpreise, angeblich explodieren die. Nicht nur angeblich, tatsächlich. Ich weiß noch, ich habe 1991, habe ich Abi gemacht und habe dann Zivildienst angefangen und brauchte dafür ein Auto, um da hinzukommen. Weil damals war man noch aus Zucker, heute würde ich sagen, hey, fahr ich mit dem Fahrrad, ist doch scheißegal, weil es waren 8 Kilometer oder so, also ist ja wirklich egal. Aber damals halt nicht. Und wenn du auf dem Land groß wirst, ist das Fahrrad ja sowieso irgendwie eher sowas, wo steht dann immer ein Auto vor der Tür und du denkst... Genau, und wenn dich einer auf dem Fahrrad sieht, dann denken alle, was ist denn bei dem Kleid los? Warum zieht der keine, warum hat der Straßenschuhe zum Sport an? Ja. So. Hab dann geguckt, irgendeine billige Karre, irgendeinen ollen Golf oder weiß der, apropos oller Golf, auf Twitter letztens so ein Foto. Ein 20 Jahre alter Golf in meinem Kopf, Golf 1. Ein 20 Jahre alter Golf in meiner Realität, Golf 4. Ist das bei dir auch so? Ist der 20 Jahre alte Golf in deinem Kopf ein Golf 1? Nee. Bei mir ist das so. Aber, bei mir ist es andersrum. Bei mir ist es genau andersrum. Wenn jetzt der Golf 4 kommt, irgendwie taucht auf in meinem Bewusstsein, Neuwagen. Ja. Je älter man wird, desto neuer sehen alte Autos aus. Genau. Wo war ich denn? Genau, da kaufst du irgendwie 500 Marken, ollen Golf, ist ja nichts. Der komplette der Gebrauchtwagenmarkt in Westdeutschland, in der Nähe Kölns, leer. Weil wirklich die noch beschissenste Möhre in den Osten gegangen ist und dann irgendwelche Arschlochhändler den Ossis 500 € Golfs für 5.000 verkauft. Genau, die haben einfach eine Null rangehängt und haben gesagt, unfassbar. Ist ein Westauto, nicht? Und dann habe ich tatsächlich diesen einen Passat gefunden, aber der hat auch 3.000 Mark gekostet, was eigentlich auch wahnsinnig viel Geld war damals noch. Ja, aber diese 500 €, heute sind wir ja beim Euro, diese 500 € Autos, die zulassungsfähig sind, also die noch wenigstens noch Rest-TÜV haben. Kriegst du die noch für 500? Im Augenblick super schwer. Da gibt's jetzt immer irgendwie eine kleine dreistellige Zahl in Deutschland, deutschlandweit, ja. Die du dann online siehst und wenn du hinfährst, stellt sich raus, das ist nicht der das, ist was gerade du verkauft, ja, oder? Ja, oder so, genau. Ja, oder es sind eben ganz unattraktive Kisten, die man eigentlich auch für 500 € nicht haben will. Aber es ist tatsächlich so. Das hat, wie sagt ein ehemaliger Kollege von mir, es ist multikausal. Ja, aber ist selbst unter normalen Umständen, also wenn es jetzt nicht problematisch wäre, gibt es dieses 500 € Auto überhaupt noch? Ja, doch. Das gibt es tatsächlich noch. Also wenn jetzt, ich hätte gedacht, dass wenn er nur noch 500 € wert ist, ist er so kaputt mit den ganzen Stellmotoren und Gizmos, die da drin sind. Naja, nee, also so, die sind ja dann noch älter, nicht? Und das sind dann meistens jetzt Kleinwagen, so Corsa, Clio, Polo, keine Ahnung, was in dieser Größenordnung da unterwegs ist. Und die sind ja Frugalausstattung, ne? Knickebrot, da ist ja nichts drin, da sind ja noch Fensterkurbeln und. Ich hatte mal vom Autoverleih einen Renault Twingo. Den Ur-Twingo noch. Ja. Hm? Der hatte nicht mal ein Radio. Ach, dachte ich. Da war nicht mal, das war auch die totale Katastrophe, weil der ist damals angemietet worden vom Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg. Mhm. Ich brauchte ein Fahrzeug, am Wochenende war das, weil ich irgendwo hin musste. Und damals gab es noch diese komische Angewohnheit, dass irgendwie am Wochenende immer alle Firmenfahrzeuge weg waren, obwohl kaum was produziert wurde. Das war irgendwie so ein ganz komischer Zustand. Ja. Und dann haben sie mir so einen Mietwagen geholt und dann fuhr der Hörfunkmitarbeiter in einem Auto ohne Radio irgendwo in die Prignitz, um da was. Aber das war auch nicht schlimm, dann da wäre ohnehin kein Radioempfang gewesen. Ja, scheiße. Ja, Entschuldigung. Nee, also noch mal drauf zurückzukommen, nicht? Also diese Möhrchen, diese Gehhilfen, 500 € Autos, die gibt's, oder also in der Zeit vor Corona war das kein Problem. Mhm. Ja, also gibt ja Leute, die kaufen sich so ein Ding, fahren damit 4 Wochen in Urlaub und lassen die Kiste dann da stehen, ja, weil es eben billiger ist als ein Mietwagen. Mhm. Oder fahren auch wieder zurück und verschrotten es dann. Also als Urlaubsauto, ist natürlich immer die Frage, ob die Kiste auch durchhält. Deswegen würde ich mich das ja schon nicht trauen. Ne? Naja gut, also ich traue mich sowas, habe ich auch schon gemacht. Ja, du kannst es auch selber reparieren. Ja, und ich wähle mir dann natürlich Autos aus, die reparabel sind, also wo man leicht Ersatzteile kriegt, die eben leicht zu reparieren sind. Da kommt man überall gut an. Das heißt, wenn du nach Frankreich fährst, eher französische Modelle, wenn du Richtung Osteuropa fährst, eher, weiß ich nicht. Unter Umständen, ja, da. Und dann ja, in Osteuropa ist immer VW, nicht? Immer VW. Und da kommt man gut hin. Die Zeiten sind vorbei. Ja. Also sowas, das im aktuell jetzt, Anfang des Jahres 2022, gibt's diese Autos faktisch nicht. Nicht? Das liegt eben daran, dass sehr, sehr viele Leute in der Corona-Zeit dann doch lieber Auto fahren, speziell im Winter. Echt? Das ist der Umstieg vom öffentlichen Personennahverkehr. Ja, ja, also okay. Es ist, da können die alle erzählen, was sie wollen. Es ist so. Okay. Also wer mich jetzt in den letzten 6 Monaten oder im letzten Jahr angerufen hat, Leute, von denen ich ewig nichts gehört habe und die sagen, ich will mir doch ein Auto kaufen. Ja, und das kann ich nachvollziehen, ist ja bei mir nicht anders. Also ich versuche auch die S- und U-Bahn und Bus zu vermeiden, so gut es geht. Obwohl ich wirklich bis Corona ein riesen Verfechter und Verehrer von S- und U-Bahn bin. Genau. Also ich hatte 5 Jahre gar kein Auto und habe gedacht, perfektes Leben. Ja. Aber, und hast du jetzt ein Auto? Ich habe den Bus. Naja, gut. Aber den benutze ich kaum. Naja, das, glaube ich, kann man jetzt nicht so als Vergleich nehmen. Nicht? Das ist ja mit dem Ding, fährst du ja nicht zum Einkaufen. Kommt drauf an, was ich einkaufe, dann fahre ich auch damit zum Einkaufen. Ich fahre halt nicht, also ich wohne ja an der Ringbahn, also am wie nennt man das denn? Ja. Am Innenstadtrand sozusagen. Ja. Und ich fahre halt nicht mit dem Auto in die Innenstadt. Also ich benutze den nur, wenn ich nach auswärts fahre. Wenn ich reinfahre, dann klicke ich mir entweder irgendwie so ein DriveNow oder so ein Rollerchen oder sonst irgendwie was. Dein spezielles Beispiel ist jetzt vielleicht nicht so gut geeignet, um das generell mobilitätspolitisch mal durchzuziehen. Ich habe letztens gerade von der DAT, von der Deutschen Automobiltreuhand, ein paar neue Zahlen gekriegt. Also die Zulassungszahlen, Neufahrzeuge, also da gibt es jetzt mehrere Abteilungen. Also interessant ist, von allen Neuzulassungen sind im Januar, also das ist immer im Vergleich zum Vorjahresmonat, waren 49% alternative Antriebe. 49% von allen Zulassungen. Die Hälfte aller Neuzulassungen. Ja, aber immerhin, also alternative Antriebe. Alternative Antriebe sind Gasautos. Okay, okay, also Plug-in-Hybride und Elektroautos. Okay, okay. Also alles, was nicht rein Verbrennungsmotor ist. Ist das nochmal aufgeschlüsselt? Also wie viel Gas war da wirklich dabei? Die Zahl war da nicht dabei. Es ist aufschlüsselbar. Ja, das ist ja die Antriebsart steht ja immer drin in den Datensätzen. Krass. Gas ist wenig. Ja. Also es ist wirklich wenig. Man kann ungefähr sagen, über einen breiten Daumen ist es 50-50. Ja, die eine Hälfte ist Plug-in, die andere Hälfte ist rein elektrisch. Das allerdings vor dem Hintergrund von Lieferengpässen in alle Richtungen. Stimmt das ja auch noch? Sonst wäre es wahrscheinlich viel mehr. Ne? Darf man nicht vergessen, denn es gibt von den konventionell angetriebenen Autos inzwischen wahrscheinlich Hunderttausende, die halb fertig irgendwo rumstehen und eben auf Teile warten, die zum Lieferumfang des Autos gehören oder um die Betriebserlaubnis zu erfüllen. Da müssen eben Transit. Irgendwelche Steuergeräte rein, die dann das ESP oder den Spurhalteassistent, der vorgeschrieben ist, eben zu realisieren. Und wenn dieses Steuergerät nicht da ist, dann kann man das Auto nicht verkaufen. Ja. Dann darf man damit nicht fahren. Also die sind ein bisschen mit Vorsicht zu betrachten. Interessant ist dann auch der absolute Anteil, also aus dem Bestand, die Autos, die in Deutschland als PKW bezeichnet sind, da haben wir inzwischen 48 Millionen auf der Straße. Wahnsinn, oder? Und alleine im Jahr 2021 sind... Das ist mehr als die Hälfte der Deutschen hat ein Auto. Ja, sind, glaube ich, fast 500.000 dazugekommen. Also es wären nicht weniger Autos, sondern mehr. Ich glaube 450. Aber wie gesagt, ich kann es absolut nachvollziehen. Und auch wenn jetzt mein Fall, weil ich mich halt im Wesentlichen in Berlin bewege und wenn ich mich nach außerhalb bewege, nehme ich meinen Wagen. Ich finde das absolut nachvollziehbar. Stell dir vor, du wohnst am Stadtrand oder im Speckgürtel und würdest normalerweise eine halbe Stunde mit dem Regio irgendwo hinfahren. Muss ja noch nicht mal in die Stadt sein, sondern weiß der Geier wohin. Überlegst du dir das in einer Pandemie vielleicht wirklich zweimal und sagst, na ja gut, ich habe hier Platz, ein Auto hinzustellen, dann stelle ich mir eins. Na gut, aber die Diskussion, die haben wir ja schon geführt, der Modal Split verschiebt sich mal in die eine, mal in die andere Richtung. Das wird auch wieder zurückgehen. Bin ich von überzeugt, Holger, nicht? Aber die Politik arbeitet ja auch nicht. Die ist natürlich jetzt so ein bisschen angepisst. Ja? Also wir diskutieren über Klimawandel, wir diskutieren über den öffentlichen Raum, der mit der Blechlawine verstopft wird. Und trotzdem kauft sich der Deutsche immer noch mehr Autos. Ja. Ja, und auch natürlich immer neue Autos. Er würde wahrscheinlich sogar lieber noch mehr neuere Autos kaufen, wenn sie denn lieferbar wären. Und vielleicht auch bezahlbar, oder? Na gut, ich mein, also zwei Drittel sind ja ohnehin Firmenwagen, Flottenautos. Ja, okay. Nicht? Also da, der damit fährt, fragt gar nicht, ob die bezahlbar sind oder nicht. Der kriegt den eben als Gehaltsbestandteil oder Incentive, keine Ahnung. Jedenfalls geht das im Augenblick nicht so ohne weiteres. Das heißt also, der normale Firmenwagentreiber muss seine alte Kiste länger fahren. Ja. Ja, also der normalerweise ist ja so nach zwei. Und stellt dann fest, dass das tatsächlich geht und dass man gar nicht alle drei Jahre einen neuen Wagen kriegt. Naja, das könnte auch noch passieren. Naja, aber ich kenne da Fälle, die sagen, jetzt heißt die Kiste, die hat jetzt schon über 60.000 runter. Okay. Also damit kann ich mich wirklich nicht mehr sehen lassen bei den Kunden. Ja? Also, das ist natürlich der Ascher war voll, da habe ich mir einen neuen Wagen. Also ein Quatsch. Ja? Na gut, aber das heißt auf Deutsch, die Leasingrückläufer, die ja dann quasi die Gebrauchtwagen des kleinen Mannes sind, ja. Also nach drei Jahren kommen die eben zurück, die sind ja gut gepflegt, flotten, gepampert. Also die werden ja dann auch vom professionellen Autohandel so präsentiert wie neue Autos. Mhm. Aber wenn die eben länger gefahren werden, also wenn der Leasingzeitraum quasi verlängert werden muss, weil der Nachschub ausbleibt, dann fehlen die ja im stationären Gebrauchtwagenhandel und der. Okay, so kaskadiert das dann nach hinten genau, weg. Okay, genau, so ist es. Nicht? Und dann entweder sagt derjenige, der sich so ein Auto sucht, ja, dann muss ich eben meine alte Karre auch noch länger fahren. Also das ist ja dann irgendwie, die sind dann schon 7 oder 8 Jahre alt und tendieren in Richtung Verbrauchtwagen. Also da kommen dann die teuren Reparaturen. Und es gibt ja sehr, sehr viele Leute, die sagen, der fängt jetzt an, der schwächelt, der geht kaputt, ich kaufe mir ein anderes, neues Auto. Ne? Ob das sinnvoll ist, können wir mal in einer anderen Folge besprechen. So, und das zieht sich eben nach unten runter. Nicht? Und auch die eben mit den Möhrchen unterwegs sind, finden keinen adäquaten Ersatz, weil er eben nicht nachkommt. So. Das heißt, der Typ mit dem 500-Euro Clio, der sich eigentlich gerne ein 2.000-Euro was weiß ich kaufen würde? Naja, der würde sich vielleicht wieder ein 500-Euro Clio kaufen, nicht? Weil er sagt, da ist jetzt, oder so, weiß ich nicht, die Antriebswelle klackert, nicht? Und er sagt, ja, dann, also die Reparatur ist ja so teuer, da kaufe ich mir lieber ein neues 500-Euro-Möhrchen. Der muss jetzt die 500 € eben in seine Antriebswelle reinstecken. Also das Geld, was er normalerweise in ein Ersatzfahrzeug investiert, muss er jetzt in Reparaturen investieren. Was ja sogar nachhaltig ist. Kann man ja sagen. Absolut. Nicht? Also diese wunderbare Geschichte, die ist auch 20 Jahre alt oder sowas schon. Aber da gab es irgendeinen Typ, ich glaube, der war irgendwie Lehrer oder Hochschullehrer oder so. Und der hatte einen A-Rekord oder sowas, einen Opel-Rekord, also erste Generation. Und der hat irgendwann hat er eine Werkstatt gehabt, die ihm den immer wieder reparierte. Und irgendwann hat er sich gedacht, Moment mal, das ist auf Dauer, ist das, glaube ich, billiger, ich lasse den reparieren. Der Typ in der Werkstatt fand das total klasse, die Karre am Leben zu halten. Er ist ja mit einer 30 Jahre alten Kiste durch die Gegend gefahren und hat den immer wieder reparieren lassen. Hatte das damals, so erinnere ich die Geschichte zumindest, hat es damals ausgerechnet und gesagt, das ist doch die Kiste, die hier steht. Ja, ist hier das nicht? Ist das dieser Rekord-Karawan von 1930? Nee, das war irgendwie was in Westdeutschland. Und das muss um ein Vielfaches billiger gewesen sein als das Auto. Naja, guck mal, der Wertverlust ist es ja. Das ist ja das, was die Autokosten in die Höhe treibt. Gab es gerade eine Studie, hatten wir da schon drüber gesprochen? Es gab gerade eine Studie, die haben das mal anhand von internen und externen Kosten ausgerechnet. Also externen Kosten sind das, wo die Gesellschaft dafür bezahlt, dass wir Auto fahren. Das ist so, Umweltverschmutzung, Flächenversiegelung, Notarzt und sowas. Und haben einmal die internen Kosten, also die Kosten, die du wirklich hast, genommen und haben gesagt, okay, wir gehen davon aus, dass du dein Auto 50 Jahre lang behältst. Weil das wohl so der Schnitt ist, so lange hat der Deutsche ein Auto. 50 Jahre? Na klar, du kaufst ja mit 18 dein erstes Auto und mit 70 machst du es ab. Ein Auto. Also nicht immer dasselbe. Nicht immer dasselbe, aber die haben halt so gerechnet, als hättest du, und kamen dann auf so eine völlig aberwitzige Summe, dass dich der Fahrzeugbesitz über dein Leben mindestens 500.000 kostet. Also wenn es reicht. Autofahren. Reicht gar nicht. Das waren, glaube ich, nur die internen, externe dazu. Kosten waren halt irgendwie dann eine 750.000 oder so. Das heißt, Autobesitz ist teurer als Immobilienbesitz. Das ist schon übers Leben betrachtet. Übers Leben, klar. Ne? Kauf dir mit 18 ein Haus, zahl das in 50 Jahren ab. Ja. Bloß aber aktuell würde es sogar ein bisschen besser aussehen, denn aktuell ist der Wertverlust geringer. Ja, also denn wenn du jetzt nach, so, ja, klar, wenn du jetzt nach 3 Jahren, also ja. Traditionell war es ja so, nach 3 Jahren immer so roundabout 50-55% des ehemaligen Neupreises, okay, war die Kiste noch wert. Ja. Jetzt ist er aber teilweise über 60% noch wert. Also richtig viel mehr wert, weil der Wert durch die hohe Nachfrage nicht so schnell absinkt des Autos. Also wer heute ein 3-jähriges Auto kriegt, also wenn sich tatsächlich einer davon nach 3 Jahren trennt, der ist bereit dafür mehr zu bezahlen, weil er ja eins kriegt, überhaupt. Aber ich denke gerade, okay, dann habe ich zwar, zahle ich nur 60% vom Neupreis, aber wenn ich jetzt, weiß ich, zum Händler gehe und sage, das, was da steht, ich zahle bar, ich brauche keine Rechnung, vielleicht kriege ich dann vom Händler so viel Rabatt, dass es sich gar nicht mehr lohnt. Der den Händler gibt überhaupt gar keinen Rabatt. Beim Neuwagen nicht, weil er ja keine hat. Ja, die 3, die da stehen, die wird zum Stickerpreis, werden die verkauft. Da gibt's keinen Rabatt. Weil gerade der Markt so leer ist, oder was? So ist es. Echt, du kriegst überhaupt, ach krass. Mit Rabatten muss man nicht kaufen. Das war doch früher, war das so. Ich weiß nicht, ich habe so viele Neuwagen in meinem Leben nicht gekauft, aber jedes früher, Mal, wenn ich einen Neuwagen gekauft habe, war es immer so, ja komm, da gehen wir nochmal, machen wir nochmal. Naja, bloß aber da stand ja dann Egerland mit den 6 neuen Autos schon auf dem Hof. Ja? Stimmt, ja. Also weil die haben ja ununterbrochen produziert und im Augenblick kann die Autoindustrie eben nicht so produzieren, wie sie gerne möchte. Da werden Bänder stillgelegt. Wie lange war, also ich kenne das noch so, ist auch eine 30 Jahre alte Geschichte. Auf einen Mercedes wartest du ein halbes Jahr, ein Golf kriegst du in 4 Wochen oder sowas. Das waren so die, ne? Ja, das sind, aber gut, damals hier als, also, ich weiß noch, ganz früher, als der 123 aktuell war, da waren ja teilweise 2,5 bis 3 Jahre Lieferfrist. Okay. Aufgrund der hohen Nachfrage. Ja. Die Bänder liefen 24 Stunden am Tag, nicht? Aber die hohe Nachfrage hat eben den Markt abgesaugt. Heute hat man genauso lange Lieferfristen. Also wenn du heute jetzt, ich habe gerade gestern wieder was gelesen, hat sich einer im August letzten Jahres hat sich ein Auto bestellt, glaube ein ID3, und wurde ihm zugesagt Mai 22. Gestern wurde der Liefertermin auf November 22 verlängert. Ja, also über ein Jahr lang Lieferfrist. Jetzt, ID3 kann ich es noch verstehen. Also ein ganz neues Ding, Kinderkrankheiten vielleicht noch und nicht so viele Produktionsbänder. Hm. Aber was ist denn, wenn ich jetzt mir einen Ford Fiesta kaufen will? Naja, der hat ähnliche Probleme. Der kriegt eben die Elektronik. Der kriegt einfach Chips, wird immer gesagt. Also der kann bestimmte elektronische Elemente dieses Autos, Fahrerassistenzsysteme, all das, was der Gesetzgeber vorschreibt, nicht reinbauen. Wo die Arschgeigen von Tesla ja wirklich hingegangen sind und einfach Sachen weggelassen haben, ohne es den Kunden zu sagen. Naja, genau. Aber hier ist dein Auto, Lenkrad hatten wir gerade nicht, aber. Ja, das fährt ja autonom, da musst du sowieso nicht eingreifen. Naja, das sind eben auch so Auswüchse, nicht? Also da wird dann der Funktionsumfang des Autos wird dann eben einfach runtergesetzt. Das mag im Einzelfall gehen, in anderen Fällen geht es aber eben nicht, weil die Betriebserlaubnis tangiert ist. Die dürfen dann so nicht verkauft werden. Sind das denn dann jetzt goldene Zeiten für Autohändler? Wer profitiert da gerade? Kann man so sagen, nicht? Ich meine, jetzt sind natürlich auch die Einkaufspreise der Autohändler steigen ja auch, nicht? Denn die Ware Gebrauchtwagen ist eben auch knapp. Ja. Das sieht man ja ganz einfach. Ich habe ja so ein paar Algorithmen drin da in meinen Autobörsen und suche, weiß ich nicht, nach auch Ford Transit Connect, also als Malerauto. Ja, das ist und der dann, kleine, ja. Ja, oder dann habe ich drin eine alte S-Klasse, die ich gerne. Mensch, warum suchst du einen Connect? Weil ich für meine Bruchbude da immer irgendwelche Gipskartonplatten transportieren muss und. Ja, also da ist der Connect vielleicht schon fast zu klar, aber der ist egal. Okay. Ob man jetzt einen Connect nimmt oder Normaltransit, die sind preislich identisch. Ja, nimm Normaltransit, den kannst du mit einem Stapler eine Palette reinladen. Ja. Das ist sehr praktisch. Sehr schön. Und dann darf man aber keine Klapptür nehmen, keine Klapptür, sondern muss Flügeltüren nehmen, weil sonst der Stapler nicht unter der Klapptür durchpasst. Ne? Shit, ja. Ja, ja, hatte ich letztes Jahr. Das war sehr, sehr ärgerlich. wo waren wir jetzt genau? Und hab also da so ein paar Autos, die wo ich mir dann immer anzeigen lasse, wir haben wieder einen, gucken Sie mal den und den und den. Eine ganze Weile kamen da immer Angebote und jetzt schon seit einer ganzen Weile nicht mehr. Ja, weil die Preise einfach über meine Preisgrenze, ich habe da geschrieben, bis maximal 2.500 Euro, gibt's keine mehr. Ja, krass. Aber also die müssen, was mache ich denn jetzt? Also ich brauche jetzt ein Auto. Was mache ich denn jetzt? Ja, du musst mehr bezahlen, ganz einfach. Es gibt auch keinen Trick. Also nee, ich fahre auch nicht zum Tschechen, weil es da noch billige Autos gibt. Nein. Nein, nein, du musst, oder du spuckst in die Hände und sagst, okay, ich ziehe irgend so ein Möhrchen, was schon 10 Jahre in der Garage steht, draußen repariert mir selber. Ja. Ja, also das kann man natürlich auch machen. Nein. Also wer heute Autos hat. Ich kann das nicht machen. Ja, ich rede jetzt von mir. Ne? Angeber. Wer heute Autos hat, ist in einer glücklichen Lage, denn wenn er die Kiste jetzt verkauft, und jetzt kommt ja auch das Frühjahr, also da sind bestimmt so, na, ich würde sagen, fast 10-12% mehr drin als noch vorher. Mein Bus, der ist 2 Jahre alt. Genau, versuch den mal jetzt zu verkaufen, kriegst du fast den Neupreis. Nein, ich kriege mehr als den Neupreis. Ja. Der ist 2 Jahre alt, hat 17.000 oder so habe ich jetzt auf der Uhr. Die Dinger werden gebraucht, mit locker 5.000 bis 8.000 Euro mehr gehandelt, als ich dafür bezahlt habe. Man sollte es nicht jetzt glauben. Mit der Hohlraumkonservierung, die du mir aufgequatscht hast, und der Diebstahlsicherung und so, ist der natürlich insgesamt teurer geworden. Und der ist überhaupt besser als neu. Der ist ja schon eingefahren, nicht? Genau, der ist eingefahren. Und aus prominentem Vorbesitz. Das stimmt. Das treibt den Preis ja auch. Ne? Ich habe jetzt ein Klo drin übrigens auch. Eine Trockentrenntoilette. Und ein Klo. Ja, auch dieses Klo ist prominent vorbenutzt. Noch nicht. Ich habe es gerade erst gekriegt und hinten reingestellt. Was ein bisschen gruselig ist, du hast ja dann, also der hat ja hinten die Küche so und da ist dann ein Fach und so. Mhm. Das heißt, du hast halt gar keine andere Wahl, als in der Küche zu scheißen. Und da weiß ich nicht, ob ich da nicht noch. Ich weiß es nicht. Hört sich fast nach einem Extrathema an, oder? Müsste man mal in diesem Falle dann aber auch mit Bild. Meine Frau hat sich totgelacht und meinte, sie würde jetzt überall rum erzählen, dass ihr Mann in der Küche scheißen würde. Naja. Gibt ja in Berlin gibt's ja immer noch so ein paar Wohnungen, wo die Kofferdusche in der Küche steht. Ne? Ist denn so? Ich habe ja ein Auto, das fahre ich jetzt einfach länger, als ich es vorgehabt hätte. Ist denn davon auszugehen, dass ich für meine 500 Euro irgendwann noch mal was kriege? Oder reguliert sich dieser Markt jetzt nach oben ein? Nein, das wird sich schon irgendwann, wird sich wieder, ich meine, solange die Autoindustrie als solche noch existiert, die lebt ja davon, dass sie Autos verkauft. Und die haben so viele Autos manchmal, dass sie die wirklich schon aus der Hand geben. Nur im Moment nicht. Wann sich das ändert, weiß ich nicht. Und dann gibt's ja jetzt... Wenn die Leute wieder S-Bahn fahren und Regio fahren, oder? Naja, du... Also, obwohl, die haben sich vielleicht auch dran gewöhnt, dass ja eigentlich auch ganz komfortabel ist, die Karte genau. Tür stehen zu haben. Darf man nämlich auch nicht vergessen. Und gerade letztens war ja wieder so eine Verkehrsministerkonferenz. Und also die kreten da alle schon nach viel mehr Geld. Ja. Weil nämlich im Zuge der ganzen Diskussion natürlich die Schwachstellen des öffentlichen Personennahverkehrs mal wieder im Fokus standen. Nicht? Also es gibt nach wie vor eben das, was in Sonntagsreden erzählt wird, ist nicht realisierbar mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Ich kann es immer nur wiederholen, es gibt bei den Mobilitätsformaten kein komfortableres und auch kein geileres als das Auto. Ja, jetzt kann man natürlich sagen. Da würde ich wieder widersprechen wollen, weil das Ding steht vor der Tür und zwar die ganze Zeit. Also du musst es irgendwo lagern. Das ist ja noch nicht mehr passt. Du musst es irgendwo lagern. Aber das ist ja ein anderes Thema, Holger. Das ist ja ein Komfortkontinuum. Du findest keinen Parkplatz vor der Tür. Das heißt, du musst ihn um die Ecke hinstellen. Das heißt, du kriegst so ein großes Paket. Das ist ja richtig. Aber das wird ja künstlich gemacht. Es wird ja das weniger komfortable Verkehrs. Was heißt künstlich gemacht? Wir haben zu viel. Warte doch mal. Das weniger komfortable Mobilitätsformat der ÖPNV kommt natürlich niemals an den Level ran, den das komfortablere Auto hat. Kommt es nicht ran, geht nun mal nicht. Nicht jeder hat seine eigene Lokomotive direkt oder seinen eigenen Bahnhof direkt vor der Tür. Natürlich nicht. Also ich rede jetzt wirklich gerade von Ballungsgebiet. Naja gut, ne? Pass auf, da kann man jetzt nur die Peripherie kann man jetzt beeinflussen. Man kann also den Parkraum verknappen, man kann ihn teurer machen, man kann... Darum geht's mir gar nicht, das muss man alles gar nicht. Naja, aber damit wird das Auto automatisch unattraktiver. Aber das ist es doch schon, weil wir viel zu viele Autos für viel zu wenig Fläche haben. Ja, das ist doch der Witz. Darum sage ich, das ist eine Illusion zu glauben, dass wenn du so wohnst, wie wir hier wohnen, dass ein Auto dann komfortabler ist als irgendwas anderes, was ist. Aber du redest doch jetzt wieder von diesem komfortablen Metropolenbewohner. Habe ich ja gerade gesagt. Ja. Alle anderen, sind aber noch in der Aber wenn wir alleine schon mal aufhören würden, gebrauchte Fahrzeuge uns vor die Tür zu stellen, weil wir glauben, es sei komfortabler, jederzeit einsteigen zu können, wenn es denn nicht weiter weggeparkt ist als der S-Bahnhof. Wenn wir in den Ballungsgebieten damit wenigstens schon mal aufhören würden, dann wären die Gebrauchtwagen für die Leute draußen, für die es wirklich komfortabler ist, werden die Preise dann schon wieder niedrig. Ach so, du das meinst, mein, also wenn, das Problem ist, wenn ja, Berlin jetzt seine Kleinwagen alle mit einem Schlag verkaufen würde. Wenn Berlin autofreie Innenstadt machen würde, wäre doch pass auf, garantiert und da, in Bernau würdest du billige Autos pass bekommen. Pass auf, da kommen wir jetzt zu einem Punkt, da kommen wir jetzt zu einem Punkt. Also wenn man jetzt über Preise redet, so ein Nebenaspekt der dieser Zulassungsstatistik war ja dann auch wieder so eine Randmeldung, dass, naja, also in so und so vielen Jahren, wer heute noch einen Verbrenner kauft, der sollte sich das gut überlegen. Stimmt. Weil der nämlich in ein paar Jahren sowieso unverkäuflich ist und damit wertlos. Ist natürlich eine Scheißhausparole. Unverkäuflich und wertlos, aber das ist mit Sicherheit, ist das schwieriger zu verkaufen. Das muss man sehen. Das hängt natürlich von den Rahmenbedingungen ab, nicht, die gesetzt werden, von den politischen Rahmenbedingungen. Wertlos wird er auf gar keinen Fall, weil die deutsche Bundesregierung natürlich nur für den Bereich des Grundgesetzes zuständig ist und nicht für den Rest der Welt. Okay, ja, klar, aber auch im Rest der Welt wird der Sprit teurer. Möglicherweise, aber garantiert. Auf jeden Fall gibt es immer noch Bedarf für den individuell nutzbaren, fahrbaren Untersatz. Aber das ist ja wertlos. Solange der Bedarf existiert und die Märkte da auch aufnahmefähig sind, Ja. Wären auch deutsche Autos nicht wertlos. Nee, die werden dann vielleicht ein bisschen weiter transportiert werden müssen, bis ein neuer Kunde kommt. Das fühlt sich aber dann halt wertlos an. Also wenn du heute für deinen, was weiß ich, für deinen Golf 8 gebraucht, keine Ahnung, 15.000 Euro bekommen würdest, der Sprit aber mittlerweile 3 Euro kostet in Deutschland und weiß ich nicht, wo er besonders billig ist. Also die Preise steigen ja überall. Ich meine, du siehst jetzt gerade mit dem Überfall auf die Ukraine, was das mit den Energiepreisen macht. Die Preise steigen das überall, nicht überall. Das heißt, auch im Ausland wird dann der Wagen auch nicht mehr so viel wert sein. Das heißt, da kaskadiert dann der Preis zurück. Aber nicht wertlos. Natürlich nicht, aber du kriegst nicht 15, sondern noch 5. Und das fühlt sich für mich schon ziemlich wertlos an, muss ich sagen. Ja gut, ich weiß nicht, ob dieses Beispiel jetzt zieht, nicht? Also im Augenblick kriegst du jedenfalls dafür mehr als noch vor einem Jahr. Ja. Jetzt im Augenblick. Aber was ist, wenn die ganzen elektrischen mal auf den Gebrauchtmarkt kommen? Was passiert dann? Also du hast das Batterieproblem. Also das Auto ist ja kein Problem, das ist das Batterieproblem. Ist wenn die Batterie leicht tauschbar ist, ja, ist das Auto. Ist ja nicht. Die ist nicht leicht tauschbar. Das heißt, es ist nicht ratzfatz aufzuwerten, das Fahrzeug, sondern du musst kompliziert. Also noch arbeiten. Ist es nicht so. Nicht? Also es gibt zwar Konzepte, wo es möglich ist, aber im Moment hast du da eine doppelte Problematik, wenn man Elektroautos in den Fokus nimmt. Die entwickeln sich ja sehr sprunghaft technisch weiter. Allein die Haltbarkeit der Batterien von heute, wo sind wir mittlerweile? 180.000 Kilometer und immer noch 80% Leistung und so weiter. Die Haltbarkeit ist das eine, das ist ja. Ja, aber das ist die Schwachstelle. Zunächst mal wird da eine Menge erzählt. Ja, was wirklich konkret noch übrig ist an Leistung der Batterie, da gibt's so ein schönes Wort, State of Health, SOH, ja. State of Health. Ja, also wie gesund die Batterie noch ist, ist im Augenblick, also jetzt fängt's wohl gerade erst an, nicht neutral überprüfbar. Ja, man muss, wenn man wissen will, wie gut ist die Batterie eines Elektroautos, oder Batterie ist ja das falsche Wort, sondern der Akku eines Elektroautos, ist man immer auf die Messmethoden des Herstellers angewiesen, weil der ist der Einzige, der überhaupt einen Zugang hat, um die Batterie, den State of Health seines Akkus beurteilen zu können. Und ob man das dann glaubt und ob das auch wirklich stimmt, ist eine andere Frage. Es gibt Simulationen. Ich glaube, die TU Delft hat da doch. Ja, da gibt's vielleicht im Labor gibt's was. Ja. Die GTÜ hat jetzt mit einem österreichischen Partner bietet jetzt sowas an. Da gibt's jetzt gerade so ein Modellprojekt, wo man dann eine Weile lang mit so einem Dongle in der OBD-Dose mit seinem Elektrofahrzeug rumfährt und dann so über 3-4 Ladezyklen hinweg Daten sammelt und dann kann mit einem Algorithmus beurteilt werden, wie gut der Akku in diesem speziellen Auto noch ist. Ja, das fängt jetzt an. Das ist der erste, der sowas. Du meinst, anbietet. Das ist abhängig, die Qualität des Akkus ist abhängig von dem Fahrzeug, in das er verbaut. Ja, na klar, du weißt ja nicht, wie oft hat er schnell geladen, wie oft. Ach so, meinst du, ja. Okay. Ich dachte, es gäbe noch irgendwelche anderen Rahmenbedingungen oder sowas. Also, das ist klar, das ist das eine, was eben eine große Rolle spielt und dann natürlich der technische Fortschritt, nicht? Wenn man sich überlegt, hier, der i3, der jetzt vom BMW, der jetzt eingestellt wird, was 80 Kilometer Reichweite oder wie? Ja, genau, noch nicht. Also, und der ist dann Baujahr 2014, das war die erste Serie von dem Ding. der hatte ja auch im Neuzustand gerade mal so 100 Kilometer Reichweite. Ich glaube sogar mehr, ne? 120 naja, oder? Naja, also vielleicht 120. Aber stimmt, wenn man dann hier eingestiegen ist. Das waren die NEFZ-Werte. Ja, genau. Und in der Realität waren es eben 100. Wenn man hier in so einem, was war das, DriveNow hatte die, glaube ich, hier im Angebot. Hm. Wenn du da eingestiegen bist, der war vollgeladen, war es nie über 100 Kilometer. Ja, es war immer zweistellig. Genau. Ja. Wer soll so eine Kiste noch kaufen? Nicht? Wer kauft so eine Kiste heute noch ernsthaft? Also jedenfalls zu den Preisen. Das wollte ich gerade sagen, ja. Die da auf dem Schild stehen, nicht? Also für 5 Mille nehme ich ihn sofort. Aber du kriegst ihn halt. Nee, kriegst ja. Also, ich weiß nicht, vielleicht verkauften die irgendwann mal einer für 5 Mille. Kann ja passieren, nicht? Das wird dann irgendwann mal passieren. Ich habe die Tage auf dem Autobahnrastplatz eine Frau angesprochen. Was ein Satz. Ich habe auf einem Autobahnrastplatz eine Frau angesprochen. Nein, und zwar an der Ladestelle, die hing an der Ladesäule mit einem Fiat 500. Uh-huh. Was ja so ein Träumchen von mir ist. Ich mag den halt. Ich hab's ja mit Design. Fiat 500 und Design, okay. Ja, ich mag das Design. Und bin halt hin, hab gesagt, Entschuldigung, darf ich ihn mal fragen, was hat der denn für eine Reichweite? Und dann sagt die, ach, das ist verblüffend viel. Jetzt so im Winter, wenn es so kalt ist und auf der Langstrecke, komme ich immer noch auf, also wenn er voll ist, was sagt die? 270 oder sowas Kilometer. Und wenn es wärmer ist, über 300. Mhm. Signifikant über 300 Kilometer. Naja. Ich habe gedacht, Mensch, hab direkt geguckt, was kostet der denn? Aber ist nicht... Naja, kostet auch. Halt, also, kostet ungefördert kostet ja 37, ne? Naja, ich glaube ein bisschen weniger. Ich glaube, gefördert kommst du dann irgendwie bei 23, 24 raus oder sowas. Ja, bist ja bei 35 ja, dann, ja. Eben. Und dann habe ich gedacht, das wäre so ein Moment, wo ich mir gewünscht hätte, ein Auto zu brauchen. Ja, naja gut, der ist ja relativ neu, also in der Ausführung relativ neu auf dem deutschen Markt. Den gab es schon eine ganze Weile in Kalifornien, also in Amerika, in Kalifornien. Den bin ich mal gefahren, ganz fürchterliche Karre. Ja, also weil der ist ja, das ist eben die aktuelle Generation der Elektroautos. Und die, wenn man die jetzt vergleicht, eben meinetwegen mit, die kauft keiner. Nee. Ja? Den aus Kalifornien, ich bin den tatsächlich gefahren. Ich kenne einen, der hat sich den importiert. Es gab dann irgendwie so einen Laden, der hat die nach Europa importiert. Und das ist ja jetzt, also der neue 500er, das ist ja ein Elektroauto. Und dieser alte 500er in elektrisch, das ist ja ein 500er gewesen, wo sie Verbrennerantriebsstrang rausgeschmissen haben. Der neue ist eben Born Electric. Hinten, genau, und hinten alles voller Batterien und sonst irgendwie was. Aber das ist eben die alte Generation. Und sehr geil. Die haben irgendwas haben die mit dem Drehmoment, mit der Drehmomentbegrenzung nicht. Du hast, wenn du nicht aufgepasst hast, bist du an jeder grünen Ampel mit durchdrehenden Reifen im Elektroauto angefahren. Geiles Gefühl. Ja, naja gut. Aber das ist ja nicht PC. Nicht? Aber darum halt auch ja irgendwie 70 Kilometer Reichweite oder da, so. Darum geht's ja nicht. Nicht? Warte mal, jetzt muss ich nochmal, wir waren ja bei den Gebrauchtwagenpreisen. Ja, interessant ist auch, wie sieht es denn überhaupt aus auf dem Elektromarkt? Naja, genau, wollte ich gerade sagen. Pass auf, du hast also, der Gebrauchtwagenhandel spricht ja auch immer von Standzeiten. Wie lange dauert es, bis so ein Auto beim Händler vom Hof ist? Ja. Ja, und inzwischen, aktuell, Januar 2022, ist es so, dass ein Benziner 89 Tage steht und ein Diesel 78. Das ist interessant. Ja, also der Diesel erfährt eine Renaissance. Ja. Die Preise, also die statistischen Gebrauchtwagenpreise haben sich wieder angeglichen. Eine ganze Weile. Dieselgate, weil die Dieselrestwerte ja abgestürzt, nicht? Weil keiner mehr einen Diesel haben wollte. Da habe ich 10 VW-Aktien gekauft, als es auf dem Höhepunkt war und irgendwie nach einem Jahr wieder verkauft und glaube 180 Euro Gewinn gemacht. Ja, ja. Krisengewinn nach Holger Klein. Ja. Macht mit schmutzigen Aktien Geld. Grausam ist das. Ja, also jedenfalls. Aber das finde ich, der Diesel erlebt eine Renaissance. Das finde ich ganz spannend, weil der Typ, der, ich hatte ja mal so einen Caddy, VW Caddy als Camper ausgebaut. Und das ist so ein Typ, der sitzt unten in Blankenfelde, der baut die. Also ist so professionell, kauft halt Gebrauchte, baut die um. Und der erzählte mir, ist auch schon 2 Jahre her, der sagte, ich krieg die Diesel Caddys nicht mehr verkauft. Dass die Leute wollen alle Benziner haben, die haben alle Angst, dass sie mit dem Diesel Caddy nicht mehr in die Städte rein dürfen. Ja. Das ist ganz witzig. Na ja, aber teilweise ist es ja auch so. Ne? Aber wer kauft die dann, die Diesel? Das sind dann die Leute auf dem Land. Möglicherweise, nicht? Oder vielleicht inzwischen hat sich das auch so ein bisschen egalisiert und die Leute sagen, ach komm, wird alles nicht so heiß gegessen, wie es vom Herd kommt. Und unterm Strich, Diesel ist eben immer noch ein relativ preiswerter Kraftstoff, nicht? In Zeiten steigender Energiepreise. Fühlt sich an der Tanke immer ganz gut an, ja. Ja, nicht so. Und dann ist natürlich, wie sieht's denn eigentlich mit Elektroautos aus? Nicht? Und da ist also... Erstmal ist der Bestand liegt bei 1% inzwischen. Ja. Da kannst du gar nicht so groß auf Gebrauchtwagenpreise gucken, weil so wenig Umsatz ist. Genau, und das ist also ein minimaler Besitzwechsel, eine Besitzwechselzahl. Da wird ja immer die Besitzwechsel. Ja. Also wenn einer verkauft ein Fahrzeug innerhalb Deutschlands an einen anderen Deutschen oder einen, der in Deutschland ein Auto zulässt, und das sind dann die Besitzwechsel. Und die finden in Deutschland faktisch nicht statt. Also ich kann ja sagen, warum. Naja, ich kenne die Geschichten. Weil die alle die Elektroförderung abgegriffen haben und die Karre dann ins Ausland verkauft haben. Zum Neupreis. Zum Neupreis, genau. Genau, die landen dann in, weiß ich nicht, Dänemark. Genau. Ja, als Gebrauchtwagen wohlgemerkt. Ja, als EU-Gebrauchtwagen. Und da müssen die Dänen eben nicht die Luxussteuer bezahlen. Ja. Nicht? Und wenn man darum, das... Darum wollen sie jetzt, Verkehrsministerium will ja auch jetzt diese, du kriegst den Zuschuss, also diese 9.000 Euro kriegst ja, ich glaube, im Moment, wenn du die Karre mindestens 3 Monate hast, sechs Monate. Hast, und das wollen sie verlängern, weil das halt. Ja, haben sie aber noch nicht. Also bislang ist es so. Anscheinend ist das ein echtes Geschäft. Ja, ja. Im Moment ist es so. Tesla macht ja sogar Werbung damit. Fahren Sie 6 Monate umsonst Tesla. Echt? Ist ja de facto so. Es ist ja de facto so. Das ist wobei, so kann, dreckig, kann natürlich nur ein ganz kleines Model 3 sein, weil alle anderen sind ja zu teuer. Die werden ja nicht mehr gefördert. Ne? Ah, okay. Es gibt eine Obergrenze. Ja, dürfen nicht teurer als, glaube ich, 40.000 Euro sein. Also nicht billiger als irgendwas und nicht teurer als irgendwas. Na, billiger können sie ganz, also können sie sein. Ach so, es muss ein Auto sein, ja. Dann wird dieser Citroën nicht gefördert. Ja, und der Microlino auch nicht. Ja, genau. Der läuft nicht. Und du kannst also, wenn du es mindestens 6 Monate und einen Tag hältst, so, dann bist du förderberechtigt, kriegst die Kohle, dann kannst du das Ding verkaufen an einen anderen Deutschen, der sagt, ich habe ja einen Jungen gebraucht, der ist noch nicht länger als ein Jahr zugelassen, der kassiert ja nochmal Förderung. Nein. Und danach verkauft das dann erst nach Dänemark, nicht? Dann hat also quasi der Staat zweimal gefördert und ja, und die Kiste ist am Ende nicht mehr im deutschen Zulassungsbereich, fällt also auch aus der Statistik raus. Ne? Kessler? Ja. Wir steigen sofort in den Gebrauchtwagenhandel ein. Ja, wenn du welche kriegst. Ne? Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm. Und wer uns da besonders viel Geld einwirft, wird im Abspann von einer angenehmen Frauenstimme erwähnt. Hier die Liste. Sebastian Busse. Ist eine kurze Liste.